entgegen. Wir ziehen entgegen voran, wir ziehen voran, wir ziehen voran. Die ganze Zeit, wir unendlich weit voran, wir ziehen voran, wir ziehen voran. Entgegen.